In Iran werden die Proteste geringer. Die Sicherheitskräfte des Regimes haben die Lage fest im Griff, so scheint es. Über die ausländischen Journalisten wurde Zensur verhängt. Sie dürfen nur noch aus ihren Büros heraus berichten, wenn sie überhaupt noch im Lande sind. Katayoun Amirpour ist deutsch-persische Journalistin und Iran-Wissenschaftlerin. Ich fragte sie, wie man sich über die Lage in Iran noch objektiv informieren kann. Es ist ungemein schwierig. Also man kann es eigentlich nur tun, indem man mit Leuten telefoniert, die dort sind, übers Festnetz. Über Mobilfunk ist das zeitweise auch immer nicht mehr möglich gewesen. Das wurde zeitweise abgeschaltet, je nachdem, wenn eine Demonstration zu erwarten war. Dann funktionierte das auch nicht mehr. Dann konnte man sich auch da nicht mehr informieren. Über Festnetz ist es immer noch relativ gut möglich. Man hat nur immer so große Sorge natürlich, dass man die Leute, die man anruft, dadurch sehr stark gefährdet. Internetbasierte Kommunikationsmittel, also etwa eher neueren Datums wie Twitter, Facebook, YouTube, haben eine relativ große Rolle gespielt. Haben Sie sowas auch genutzt oder können Sie das auch bestätigen, dass dem auch so war? Ja, das ist es auf jeden Fall. Also Internetkommunikation gerade, die lief noch sehr, sehr gut eine Zeit lang. Jetzt im Moment ist es so, dass das Internet so langsam geworden ist, dass Leute aus Iran sagen, wir können euch kaum mehr irgendwas schicken. Manchmal kommen sie dann eben doch durch. Also das Regime versucht das, glaube ich, zu stören. Aber auf der anderen Seite schalten sie es auch nicht komplett ab, weil sie dadurch zum Teil auch Leute, die protestieren gehen wollen und so ausfindig machen können. Also sie nutzen das eben tatsächlich auch, um die Leute, die regimekritisch sind und die auf die Straße gehen wollen, ausfindig machen zu können. Deswegen schalten sie es nicht komplett ab. Aber es ist ausgesprochen schwierig, zum Teil da Nachrichten rauszubekommen. Aber zum Teil funktioniert es dann eben auch wieder. Und über Twitter und all das haben sich die Leute ja nun relativ lange noch ganz gut verständigt in Iran untereinander. Also um sich abzusprechen, wo trifft man sich denn und was passiert gerade auf Teherans Straßen, wo beispielsweise ist es sehr gefährlich hinzugehen, wo beispielsweise wird jetzt gerade losgeschlagen. Aber auch da scheinen die Behörden sehr viele Mechanismen entwickelt zu haben, um die Leute ausfindig zu machen. Und es wird jetzt auch immer stärker davon berichtet, dass bestimmte Leute nicht mehr auftauchen. Ein ganz berühmter Fall, glaube ich, ist Persian Kiwi, ein Twitterer, über den man sehr viele Nachrichten im Ausland bekommen hat, auch sehr, sehr glaubwürdige Nachrichten. Das ist natürlich auch ein Problem, dass manche einfach nicht stimmen und nicht glaubwürdig sind. Und von ihm fehlt, wenn ich recht informiert bin, jetzt jede Spur. Also insofern hat das Regime einfach auch da zugeschlagen und versucht, diese Leute in ihre Gewalt zu bringen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Berichterstattung der klassischen deutschen Medien? Sie können das ja ein bisschen reflektieren, weil Sie eben viele Kontakte in Iran haben. Die hier berichten wollen, haben natürlich einfach wirklich wenig Zugang jetzt im Moment. Also die meisten Leute, die ein Visum hatten während der Präsidentschaftswahl, da hat man, glaube ich, noch gerade darauf gewartet, bis dieses Visum ausläuft, aber man hat es nicht mehr weiter verlängert. In der Zeit, als diese Leute noch ein Visum hatten, Rainer Herrmann von der FAZ beispielsweise, finde ich, hat ganz hervorragende Berichte geliefert aus Teheran. Peter Metzger von der ARD, der jetzt noch da ist, hat natürlich immens große Schwierigkeiten, sich wirklich einen Überblick zu verschaffen, weil er sein Büro kaum mehr verlassen darf, weil er nicht filmen darf, weil er wirklich nicht großartig rauskommt. Das ist insgesamt sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass man hoffen muss, dass das wirklich alles ein realistisches Bild abgibt, was wir jetzt noch an Informationen bekommen. Aber das kann natürlich so niemand genau sagen. Man bekommt dann zum Teil noch Informationen von Leuten, die aus Teheran hier hinkommen. Mein Mann war jetzt einige Tage in Teheran. Da hat man natürlich auch nochmal ein ganz anderes Informationsbild, auf das man zurückgreifen kann. Aber ich würde behaupten, dass mir viel von dem, was da Schreckliches passiert, gerade auch was Verhaftungen von Leuten angeht, die demonstrieren waren oder von anderen Oppositionellen, dass wir davon viel zu wenig mitbekommen. In der SZ war heute zu lesen, also in der Süddeutschen Zeitung, dass wir durch die vielen Bilder, die wir ja doch aus Teheran zum Beispiel gesehen haben, über die tatsächlichen Machtverhältnisse hinweggetäuscht worden sind. Das heißt, das Regime hatte von Anfang an viel mehr Möglichkeiten, als es vielleicht der Westen sich gewünscht hatte. Stimmt das? Nun ja, ich glaube, wir haben das ein bisschen überbewertet in der Berichterstattung hier, wenn es dann immer hieß von Twitter-Revolution und was die neuen Medien da alles machen können. Ich denke, dass das zwar, naja, vielleicht dazu gedient hat, uns zu informieren, aber es war zum Beispiel gar nicht wirklich hilfreich dabei, eine Massenbewegung auf die Beine zu stellen. Also dazu konnte man das einfach zu schnell abschalten, diese ganze Twitterei von Seiten der Machthaber. Und das hat als neues Medium nicht funktioniert, in dem Sinne, dass sich dadurch Massenproteste hätten bilden können. Also dass man das Ganze wirklich organisieren konnte, so wie man vor 30 Jahren in Iran eine Revolution organisiert hat, wo man noch ganz feste Strukturen hatte, wo sowas möglich ist. Also dazu hat dann das Ganze nicht gereicht. Und da waren eben die, glaube ich, der Jubel, den wir hier hatten über eine Twitter-Revolution, der war dann doch ein bisschen zu verfrüht und zu optimistisch. Katayoun Amirpour war das, Journalistin und Iran-Wissenschaftlerin. Ihr Mann, von dem sie vorhin sprach, ist der Publizist Navid Kermani.